Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Tarant, 22. April 1787. Morgen früh um 4 Uhr geht eine Frau von hier nach der Stadt. Ich will diese Gelegenheit nicht vorbeilassen, euch zu grüßen. Heute war der erste erträgliche Tag unter 6, die ich hier zubringe. Ich bin auf den Bergen Dresden zu herumgeschweift, weil es da oben schon ganz trocken ist. Wirklich habe ich diese Bewegung höchst nötig gehabt, denn diese paar Tage auf dem Zimmer zugebracht haben mir nebst dem Biertrinken, das ich aus wirklicher Desperation angefangen habe, dumme Geschichten im Unterleib zugezogen, die ich sonst nie verspürt habe. Bei ebenso schlechtem Wetter hätte ich in der Stadt doch mehr Bewegung gehabt, auch Plätze gefunden, die man wandeln kann. Hier aber ist alles Morast, und wenn ich Motion halber in meinem Zimmer springe, so zittert das Haus, und der Wirt fragt erschrocken, was ich befehle. Diesen Nachteil meiner Gesundheit weggerechnet, habe ich mich doch so ziemlich gegen den Einfluss der schlechten Witterung behauptet. Meine bisherigen Arbeiten forderten auch diese feinere Stimmung nicht. Es war mehr Ordnen von Bruchstücken und Übersetzung meiner Prosa in Jamben. Eine einzige schöne Frühlingswoche muss nun alles tun. Übrigens siehst du ein, dass ich viele glückliche Ideen, manche Forderungen meines besseren Gefühls wegen der erstaunlichen Eile abweisen muß. Und auch gut, dass es so ist. Der Carlos ist bereits schon überladen, und diese anderen Keime sollen mir schrecklich aufgehen in den Zeiten reifender Vollendung. Die Liaisons dangereuses sind allerliebst geschrieben, ein fortreißendes Interesse, feiner und lebhafter Witz, eine musterhafte Leichtigkeit für die Briefgattung, dabei treffende wahre Bemerkungen über den Menschen und Sentiment. Ich gestehe, dass ich weniges mit so vielem Vergnügen gelesen habe. Es ist in der Tat schade, dass ein großer Teil der Schönheit des Buchs in dem liegt, was man mit gutem Gewissen nicht allgemein machen kann, denn das Übrige ist selbst für die Bildung zu empfehlen. Die Briefe des kleinen Volanges zum Beispiel sind eine vortreffliche Schilderung der ersten unschuldigen Liebe. Du wirst mich für paradox halten, aber ich muss dir gestehen, dass es mir feine und wirklich edle Gefühle gegeben hat. Ich würde für das Frauenzimmer nicht erröten, das mir gestände, diese Briefe gelesen und vortrefflich gefunden zu haben. Ich würde es nicht, nämlich wenn ich wüsste, dass dieses Frauenzimmer Geist genug hätte, sie ganz zu verstehen. Übrigens wünschte ich von diesem und ähnlichen Büchern die nachlässig schöne und geistvolle Schreibart annehmen zu können, die in unserer Sprache fast nicht erreicht wird. An den Charles Doux habe ich mich noch nicht gemacht. Bis jetzt wollte ich nur Genuss. Dieser würde mich beschäftigen. Vom Werther habe ich noch keinen Gebrauch machen können. Es müsste denn sein, dass ich, wie er, auf einem Felsen den Hut verloren hätte. Apropos, lass doch irgendwo in der Stadt anschlagen, dass mir in der russischen Gesellschaft ein Hut abhanden gekommen. Deine Minna und Dorchen grüße herzlich von mir. Der Wolf mache ein Kompliment nebst schuldiger Danksagung für ihre Mühe. Das englische Bier, wenn es noch nicht bestellt ist, mag ich für 4 Groschen nicht, denn es ist schlechter als das Ludwigsche. Die Briefe an die Arnim werden wahrscheinlich an Ort und Stelle sein, sonst sei so gut und sorge, dass sie hingeschickt werden. Jetzt adieu. Ich bin schläfrig und müde. Diese Woche denke ich euch, einen Kaffee beim Hegereiter vorzuschlagen, wenigstens dir und Huber, wenn es unseren Weiblein zu zeitig ist. Ihr würdet gegen 7 Uhr dort sein müssen, denn ich stehe jetzt immer um 5 Uhr auf. Ich weiß nicht, woher es kommt, denn mein ernstlicher Vorsatz ist es nicht, auch weckt mich kein Geräusch. Den Tag kann ich noch nicht bestimmen. Adieu. Ein Schloss besorge sogleich an Huber. S.